Hallo Leute, jetzt beginnt eine neue Talk-Radio-Woche. Ich begrüße euch ganz herzlich dazu. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk-Radio. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann solltet ihr wählen 0130 2911 oder ihr solltet faxen 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht und in dieser Woche, das ist Andreas und der ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Andreas, was ist denn dein Thema? Ja, von mir ist vorgestern auf gestern ein Freund gestorben. Mhm. An einer Krankheit? Der ist von London gekommen. Wochenende. Wollte da einkaufen, auf dem Rückweg ist er mit dem Bus verunglückt. Ist das dieses Busunglück in den Niederlanden? Ja, genau. Es gab, soweit ich informiert bin, ein Todesopfer. Das ist dein Freund? Ja. Wann ist das genau passiert? Ich weiß selber nichts Näheres Genaues. Ich habe das heute selber nur aus der Zeitung erfahren. Mhm. Du hast noch gar nicht mit den Eltern gesprochen? Nein. Ja. Aber in der Zeitung stand doch nicht der Name, oder doch? Nee. Ich bin dann direkt zu meiner alten Lehrerin gefahren, oder Cordula. Und die hat mir das dann genau gesagt, was passiert war und so. Ach, die hat das bestätigt? Ja. Und warum hast du noch nicht bei den Eltern angerufen und dich dort gemeldet? Ich traue mich nicht. Mhm. Wie eng und wie nah war denn diese Freundschaft? Ja, wir kamen da zum Beispiel, habe ich ihn getroffen in der Stadt, ja. Hallo, wie geht's dir? Komm, gehen wir uns alle trinken, brauchen wir ein paar Zigaretten, klar, was war das miteinander? Also es war nicht so, aber nicht so, so ein ganz enger Busenfreund war es nicht. Doch, aber ich bin beruflich, ich habe scheiß Arbeitszeiten, auf Deutsch gesagt. Ja, ich bin gerne Koch und da habe ich ja am Wochenende alles Arbeit. Mhm. Wie lange kennst du, kanntest du ihn schon? 2 Jahre. Mhm. Wie oft habt ihr so was miteinander unternommen, so im Durchschnitt? Ja, wie ich in der Schule war, noch jeden Tag. Mhm. War er so alt wie du? Nee, ein Jahr jünger. Mhm. 16 Jahre. Mhm. Weißt du denn etwas Genaueres, ob er direkt an dem Unfall auch verstorben ist? Ja. Hast du denn mit anderen Freunden schon mal Kontakt aufgenommen, die ihn auch kennen? Ja, ich habe mit meiner Schwester darüber schon geredet. Mhm. Ja. Aber bisher nur mit der Schwester? Ja. Mhm. Kennst du denn so von früher auch die Eltern, Andreas? Bist du da schon mal zu Besuch auch gewesen? Nee. Nie. Nee. Kennst du sie überhaupt nicht, auch nicht vom Sehen? Nee, ich habe die einmal im Leben gesehen, aber doch nicht. Gibt es denn sonst noch gemeinsame dritte Freunde, also die ihr beiden gemeinsam hattet? Ja, teilweise schon. Mhm. Ich glaube, es wäre ganz gut auch für dich, damit du mit dem Schmerz und der Hilflosigkeit umgehen kannst, die du jetzt wahrscheinlich empfindest, wenn du mit den Leuten mal Kontakt aufnehmen würdest. Ne, damit ihr gemeinsam darüber reden könnt. Und ich habe das gerade richtig verstanden, das war die Lehrerin, ne, mit der du gesprochen hast. Mhm. Und die wusste so nähere Sachen, wusste die auch nicht. Nee, wusste die auch nicht. Mhm. Ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du jemanden verlierst, den du sehr gut gekannt hast? Mhm. Nicht? Schon eine Woche. Mhm. So, Freunde? Ja. Wie? Ein anderer Freund von mir damals hat gesagt, hier, wenn ich mal keinen Bock habe, bring ich mich um. Und das hat er gemacht? Ja. Mhm. Der ist dann nach München gefahren und hat sich umgebracht. Mhm. Hat sich vom Zug geschmissen. Was war denn das für dich für ein Empfinden, als du das dann in der Zeitung gelesen hast und du schon gemutmaßt hast, dass es sich um ihn handeln könnte? Was ist da in dem ersten Moment in dir vorgegangen? Ich habe einen Heulkrampf gekriegt. Mhm. Meine Mutter guckt mich an. Mhm. Ja. Andreas, versuche wirklich ganz schnell, so schnell wie möglich, Kontakt zu diesen anderen Freunden aufzunehmen. Weil das für dich gut ist auch, dass du da mit Menschen darüber reden kannst. So ist das, bist du in der Verzweiflung so einsam und allein und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich ziehe mir jetzt hier im Moment, muss ich gar nicht lieber an dem Wochenende gehört haben, wo wir zusammen weggefahren sind von der alten Schule her. Mhm. Ich war im Moment nur ein Depri-Kick ab hier. Ja, ja. Andreas, möchtest du mit meiner Psychologin noch mal ein bisschen sprechen jetzt? Heute? Ja, kann ich machen. Ja, dann wird die Annette dich gleich anrufen. Mhm. Leg du mal auf. Okay. Und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, nicht nur mir, sondern auch der Schwester von denen. Natürlich, natürlich. Die waren Pech wie Schwefel, ne? Mhm. Der hatte jede Menge Leiden schon in seinem Leben, aber die waren, ne, ich kann mir die Welt gar nicht ohne die beiden vorstellen. Mhm, ja. Die gingen immer zusammen, machten alles miteinander. Mhm. Und ich schätze mal, die Schwester, die wird das auch nicht verkraften. Mhm. Andreas, wir rufen dich gleich zurück. Leg mal auf. Mhm. Okay, danke. Tschüss, Andreas. Jetzt begrüße ich Hansi Susanne. Und Susanne ist 25 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Susanne. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und habe natürlich auch ein Problem, wie jeder andere auch, der bei dir meistens anruft. Und zwar habe ich mal Aktfotos gemacht, mhm, aus Gag mit einer Freundin bei einem Fotografen. Und da habe ich in einer anderen Stadt gewohnt. Dann bin ich zurückgezogen in meine alte Heimatstadt und habe erstmal wieder bei meinen Eltern gewohnt. Und irgendwann waren die Fotos verschwunden. Und ich habe mir da aber eigentlich gar nicht so... Die verschwunden, wo waren sie denn? Hattest du die bei dir? Ich hatte die in so einem Umzugskarton, mhm, und der stand unten, oder da standen mehrere unten, mhm, im Keller. Mhm. Und als ich dann wieder ausgezogen bin, ein paar Monate später, waren die nicht mehr da. Aha. Aber ich habe mir da eigentlich gar nicht so weiter Gedanken drüber gemacht, habe zwar nochmal wieder geguckt, aber ich habe die halt nicht gefunden. Und letztes Jahr sind meine Eltern umgezogen. Und da hat meine Mama mich angerufen und sagte so, dass sie meine Fotos gefunden hätte. Die waren vorher in so einem Fotoalbum und da waren sie aber nicht mehr drin, hm, sondern die waren zwischen den Pornoheften von meinem Vater. Aha. Ja, das ist eigentlich schon mal das Erste. Also ich habe jetzt gerade geschmunzelt, weil ich dachte, das ist eine peinliche, ja, Sache, aber das ist ja dann schon fast eine... Ja, meine Mutter wusste das ja, dass ich das gemacht hatte. Mhm. Sie hatte die Fotos ja auch gesehen und so. Also hat dein Vater diese Fotos irgendwie gesucht, gefunden und hat die, deine Nacktaktfotos, mhm, zwischen seine Pornoheftchen gelegt. Ja, richtig. Und hat sich, ich sag's jetzt mal ganz, ganz böse sofort, weil mir das durch den Kopf steht, hat sich, ja, auf dich, auf deine Fotos einen, ja, einen runtergeholt. Richtig, ja. Also zuerst, wir haben die dann die Fotos unter so einer heimlichen Aktion erstmal da aus der Tasche geholt. Meine Mutter hat mir die gegeben und, mhm, sie hat auch gesagt, ja, soll ich mir da jetzt was bei denken oder, mhm, so. Und am Anfang habe ich eigentlich auch mir noch nichts Schlimmes bei gedacht, weil ich habe eine kleine Schwester und dann habe ich gedacht, vielleicht wollte er ja nicht, dass sie die findet oder, mhm, so, dass ihm das dann oder mir vielleicht unangenehm, mhm, wäre oder so. Und ich habe die Fotos dann mit nach Hause genommen und mir die mit meinem Freund angeguckt, ja, und die waren also ziemlich befleckt, beschmutzt und bekleckert. Ja, und da waren auch Abdrücke von der Eichel zu erkennen und so. Abdrücke von der Eichel? Mhm. Das konnte man so sehen, das sind so Farbfotos, so Hochglanzbilder und wenn man die gegen das Licht gehalten hat, konnte man das also... Habt ihr irgendeine Konsequenz daraus gezogen? Ja, das ist, mein Problem ist eigentlich jetzt, meine Mutter hat meinen Vater dann auch drauf angesprochen. Ich habe also nicht gesagt, was ich auf den Fotos entdeckt habe. Mhm. Sie hat, mhm, ihn nur darauf angesprochen, hat gesagt, du, ich habe die Bilder, mhm, da gefunden. Mhm. Und er hat eigentlich genauso reagiert, wie wir uns das auch vorher gedacht haben. Er sagte, ich habe die nur weggepackt und ich fand die schön, hat er gesagt, mhm, und habe die mir nur angeguckt. Und, mhm, dann hat er also auch ziemlich unfreundlich reagiert. Mhm. Und was aber nur schon sehr verdächtig ist, ist, dass er die zwischen die Pornohäftchen gelegt hat. Ne? Ja, ja, eben, natürlich. Das ist schon ziemlich... Hat dein Vater früher, als du zu Hause gelebt hast, in irgendeiner Weise... Nein, nichts, gar nichts. Gar nichts. Und wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 12. Mhm. Und du hast ja jetzt, du und deine Mutter, ihr habt jetzt Sorge. Ja, meine Mutter ja eigentlich gar nicht, weil ich ihr das ja nun nicht gesagt habe, was auf den Fotos drauf war, weil ich gedacht habe, wenn ich ihr das sage, dann weiß ich nicht, ja, so. Passiert ein Unglück. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin also eben erstmal in diesem... Moment, aber hat deine Mutter die Fotos nicht gefunden? Ja, aber sie hat sie sich nicht so genau angeguckt. Ja, Moment, aber was heißt genau angeguckt? Ein Blick auf ein Aktfoto, weiß ich, was für ein Foto es ist. Ja, aber alle waren ja nicht so beschmutzt. Ja, aber es geht ja nicht nur um Schmutz, sondern es geht darum, dass das Aktfotos von dir richtig, sind. Richtig, ja. Aber sie hat, eben weil er dann gesagt hat, ja, da wäre nichts weiter bei, er hat die sich nur mal angeguckt. Mhm. Und warum erzählst du deiner Mutter nicht, dass sie beschmutzt sind? Ja, weil ich eben, meine Mutter ist ziemlich... Na, wie soll ich das sagen? Sie ist eine ziemlich, sie hat ziemlich viel gelitten in ihrem Leben und das ist auch nicht mein leiblicher Vater. Also, die haben geheiratet, meine Eltern, als ich 5 war. Und sie hat auch eine sehr schwere Ehe mit ihm. Und ja, für meine Mutter würde das, glaube ich, so ein Wahnsinnsschock bedeuten. Und ich weiß nicht, wie sie reagieren wird. Also, ich habe natürlich dann jetzt gleich. Also, natürlich in Ehren deine Rücksichtnahme, was die Mutter angeht. Andererseits, ich will das nicht hysterisieren, das Ganze jetzt, aber wenn das so eindeutig ist, wenn dein Freund das auch mit angesehen hat und die Spuren sind klar zu identifizieren, würde ich mir Sorgen machen um die 12-Jährige. Das ist einfach ja, so. Ja, und die mache ich mir auch Sorgen. Das ist ja eigentlich auch das Schlimmste. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Termine zum bösen Spiel gemacht. Ja, und das wäre, wollte ich noch zu Ende sagen, das wäre dann schon ein Grund für mich, auf jeden Fall dieses der Mutter zu sagen. Ja, das hatte ich eigentlich auch letzte Woche vor. Mhm. Und zwar war da so eine Geschichte, dass meine Mutter einen neuen Job bekam und sollte dann sonnabends immer arbeiten. Mhm. Und dann sagte sie auch zu meiner Schwester, ja, dann... ist Papa ja da und so, wenn ich dann nicht da bin, dann könnt ihr euch ja, was weiß ich, irgendwas unternehmen. Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, sie will nicht mit Papa alleine sein. Und dann hat Mama gesagt, warum denn nicht und so. Und dann sagte sie nur, ja, weil er immer so lange schläft und das wäre ihr so langweilig. Mhm. So hat sie das dann wieder abgetan. Und habe ich mir dadurch natürlich erst recht Sorgen gemacht. Mhm. Meine Mutter macht sich ja auch Gedanken und denkt, dass... Also es muss natürlich nicht unbedingt ein Zusammenhang bestehen, dass jetzt aufgrund dessen, was dein Vater eventuell mit deinen Fotos gemacht hat, dass er deshalb die kleine Schwester anpackt. Ja, ja. Muss wirklich nicht sein. Ne? Nein, muss nicht sein. Aber trotzdem wäre ich da auch irgendwie... gewarnt und wäre aufmerksam geworden. Ja. Und ich finde eigentlich schon, dass du die Pflicht auch hast, dieses mit deiner Mutter zumindest erstmal zu besprechen und dann gemeinsam zu beraten, wie man weiter sich verhält. Ja. Ich finde schon, zum Schutze des Kindes. Ja, ja, das ist es. Aber wie gesagt, ich habe sie dann letzte Woche gesehen und dann wollte ich ihr das sagen und dann war sie wieder so gut drauf und dann habe ich gedacht, oh nein, ich traue mir das nicht. Susanne, überleg das nochmal ausführlich, besprich das vielleicht auch mit deinem Freund und pass dann einen guten Augenblick ab, wo du mit der Mutter alleine bist und wo die Möglichkeit dann besteht, darüber auch zu reden und nimm dir ein Herz dafür. Ja, Mut vor allem. Und Mut, ja. Ja. Hoffen wir, dass die Sache... dass meine Mutter dann für sie also alles zusammenbricht, also das ist... Klar, klar, aber man muss jetzt abwägen, ne? Ja. Und hoffentlich... Ist die Vermutung falsch und die Sorge falsch? Vielleicht löst sich ja doch noch irgendwie alles auf, aber ich finde schon, dass man darüber reden sollte und muss auch. Ja. Viel Glück. Ja, schönen Dank. Susanne. Und deine Sendung finde ich übrigens ganz toll. Ich gucke sie zwar erst seit 3 Monaten, ganz zufällig, aber finde ich echt super. Vielen Dank. Ja. Tschüss, Susanne. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der Bern, stimmt das? Die Bern. Ja. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Ja, der kommt aus der Türkei. Das aha. Ist kein deutscher Name. Bern, schön. Ja, Bern. Genau. 20 Jahre alt. Ja. Ja. Dein Thema. Ich würde gerne über die Christina Nitsch reden, die tot aufgefunden wurde. Mhm. Am letzten Samstag war das, glaube ich. Und ich wollte dazu eigentlich nur sagen, dass ich eigentlich für die Todesstrafe bin, in solchen Fällen. Mhm. Und... das ist einfach, also viele Leute sagen, nee, von wegen Todesstrafe ist nicht und so, ist nicht gut und man kann nicht jemanden umbringen, nur weil da jemanden, oder was heißt nur jetzt, ja, also weil jemand umgebracht wurde, ist man ja irgendwo gleichgestellt dann, wenn man jemanden das Leben nimmt. Und also ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, bei solchen Fällen schon dafür. Das ist einfach vielleicht auch, weil ich denke mir, für sowas sollte man nicht irgendwie objektiv sehen. Man sollte irgendwo auch die Familie solcher Kinder, die missbraucht werden und umgebracht werden, jetzt über die Situation von denen nachdenken. Und das ist irgendwo, meinst du, dass der Familie geholfen ist dadurch, dass der Täter, wenn er denn gefunden und überführt wird, wenn er umgebracht würde? Also wenn ich das mal so krass ausdrücken darf, ich denke mal, irgendwo wird wahrscheinlich die Familie auch Rachegelüste haben. Das und ist ja so seltsam, dass man oft, wenn man so in betroffene Eltern, ja, wenn solche schweren Verbrechen eine Weile zurückliegen und wenn die Leute sich dann in der Öffentlichkeit äußern, dass die das nie sagen. Ach, die sagen das vielleicht nicht, aber also ich glaube mal, jeder normale, gesunde Mensch, der würde schon so denken. Mhm. Also ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte Kinder und meinen Kindern wird irgendwas passieren, ich würde die umbringen. Mhm. Also ich würde die Person umbringen, die sowas machen würde. Das ist einfach... Bist du jetzt in Sachen Todesstrafe auf diese Linie gekommen durch diese schweren Vorfälle? Ja doch, also wenn ich irgendwie sowas höre, da bin ich doch dafür. Also wärst du nur ausschließlich bei Sexualgewaltverbrechen dafür oder... Ich denke mir überhaupt, also wenn ich höre jetzt irgendwie irgendjemand zerhackt einen, bringt einen so bestialisch um, dann bin ich ehrlich gesagt schon dafür, muss ich ehrlich sagen. Das ist meinst also, du, das hat eine Abschreckung auch auf potenziellem Täter? Ja, es kommt darauf an, ob der Mensch nun krank ist oder nicht. Also es ist, wenn er irgendwie krank ist, dann wird es ihn wahrscheinlich nicht abschrecken und er wird es wahrscheinlich trotzdem aus, tun, nicht? Dass gerade im Sexualtrieb, im Sexualstrafbereich die meisten krank sind. Ja, gestört sind. Ja, aber ich meine, es bringt nichts, die Leute irgendwie in so eine Anstalt irgendwie einzuweisen und dann sind sie, was weiß ich, vielleicht 5 Jahre da oder 6 Jahre und dann sind sie wieder auf freiem Fuß und also ich denke mal sowas, ich weiß nicht, ob man sowas heilen kann. Also ich bezweifle. Also ich denke ehrlich gesagt nicht. Weißt du, Bernd, ich bin, ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfters verfolgst. Doch, ab und zu schon. Weißt du, vielleicht auch, ob ich ein vehementer Kämpfer gegen die Todesstrafe. Oh, da rede ich ja gerade mit dem Richtigen. Also, nee, es ist, aber ich bin wirklich dafür. Es ist vielleicht, aber, ja. Ich kann nicht abstreiten, dass wenn ich diese schlimmen Geschichten höre, auch gerade jetzt mit der Christina, ja. Oder in den letzten Jahren sind ja öfters traurigerweise solche Sachen vorgekommen. Ja, das ist sehr oft. Dass ich dann auch in dieser Richtung denke. Zumindest in der ersten... Aber bringt einen wirklich so diese Gedanken. Ja, nun glaube ich, man muss nur schon auseinanderhalten, so die spontane Emotionalisierung und das, was man wirklich dann objektiv hinterher will und verlangt. Naja, aber ich meine zum Beispiel, die Familie kann auch nicht objektiv denken. Und ich meine, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen, denke ich mir so, es darf einfach nicht wahr sein, dass solche Menschen wieder frei rumlaufen. Mhm. Oder zum Teil, was weiß ich, dann vielleicht im Gefängnis sitzen, wenn sie lebenlang sitzen. Und wir bezahlen auch noch dafür, dass sie im Gefängnis sitzen. Also das ist doch Wahnsinn. Also ich bedauere auch sehr, dass in unserem Strafvollzug und in unserem Strafrecht Begriffe wie Sühne und Vergeltung keine Relevanz mehr haben. Aber ich weigere mich dann doch dagegen, auch in solchen speziellen Fällen nach der Todesstrafe zu rufen. Aber was ich fordere, ist eine wirklich lebenslange Sicherheitsverwahrung, dass diese Leute, wenn es wirklich nachgewiesen ist, dass die eben nicht nach 5, 6 Jahren rauskommen und wie, das hatten wir nun auch schon einige Male, dass dann noch neues Unheil angerichtet wird. Kann man das denn garantieren? Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie garantieren kann, dass sie lebenslang, also ich weiß nicht, dass... Es gibt auch heute schon die Möglichkeit, jemanden lebenslang in Sicherheitsverwahrung zu belassen. Gut, aber das wird so selten angewandt. Ich finde, das sollte viel öfter angewandt werden. Ja gut, dieser Heidemörder zum Beispiel, ja, das ist auch so eine Sache. Der hat, also was weiß ich, in dieser Anstalt, wo er war, hat er diese Frau kennengelernt und ist dann wieder also rausgekommen irgendwie. Und ich meine, das darf einfach nicht passieren. Ich meine, solche Leute gehören einfach nicht wieder hier in die Gesellschaft. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass bislang in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viel zu viel Verständnis für die Psyche der Täter gesucht wurde und aufgebracht wurde. Ja, irgendwie denke ich mir so, die werden mit Psychologen irgendwie so da bestärkt und die helfen denen und hier und da. Und was ist eigentlich mit den Opfern, denke ich mir so. Es wird eigentlich Als ich das am Wochenende hörte, dass man das Mädchen gefunden hat und was man, wie zugerichtet es war, es schnürt einem wirklich das Herz zu. Ja, das meine ich. Also und die Vorstellung, jetzt Eltern, jetzt Eltern zu sein, ist unvorstellbar schlimm. Das ist schrecklich. Also es passiert in so einem kleinen Dorf. Man stellt sich das überhaupt nicht vor. Mhm. Also kommt vom Schwimmer zurück mit dem Fahrrad und dann passiert sowas. Mhm. Das ist einfach also furchtbar. Ich kann das, also ich weiß nicht, die Eltern tun mir dermaßen leid. Also es ist Was deine Forderung nach der Todesstrafe angeht, bin ich nicht deiner Meinung. Ich bin aber auf jeden Fall... Ja gut, dass jeder wohl anderer Meinung natürlich, ist. Natürlich, ja. Aber ich glaube, wir sind völlig einer Meinung, dass die Strafen viel harter und rigider sein müssten in solchen Fällen, wenn das klar nachkommt. Ja, das meine ich doch. Ich meine, irgendwie... das ist also viel zu, na, wie soll ich sagen, es ist einfach zu wenig, was da getan wird. Es ist also vielleicht, was weiß ich, wenn man schon jemanden, also jetzt anderes Thema jetzt, wenn zum Beispiel bei Vergewaltigung, ja, ist nun mal so, da kriegt man einfach, wird der Täter irgendwo als Opfer dargestellt und das Opfer irgendwie ist dann der Schuldige. Ich hoffe, dass da mittlerweile auch also, ein Denkprozess stattfindet im Moment, auch politisch, dass sich da etwas zumindest bewegt in der nächsten Zeit. Ja. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Alles klar. Okay. Alles Gute. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Gerd und der ist 21. Hallo, hi Jürgen. Hi Gerd. Hier ist der Gerd aus Haigerloch. Aus Haigerloch? Ich bin der Wolkenfan. Aha. Ich grüße dich, hallo. Kennst du mich noch, ja? Ja, natürlich. Ja, mein Thema ist der heutige plötzliche verspätete Wintereinbruch. Aha. Bei uns also. Wie sieht's denn bei euch aus? Und du glaubst es nicht, in den letzten 7 Stunden hat es bei uns 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. 20 Zentimeter? 20 Zentimeter und momentan. Da ist es bei uns hier in Köln ja wie an der Riviera. Ja, wie ist bei euch gerade? Ja, es ist kalt, aber natürlich kein Schnee. Kalt, aber trocken, ja. Und es schneit momentan auch noch kräftig weiter. Aha, also es ist richtig Winter, es ist ganz winterlich. Richtig du könntest dir vorstellen, jetzt fast Weihnachten zu feiern. Ist richtig, aber ja, wie gesagt, so viel Schnee gab es bisher im vergangenen Winter noch nicht zusammen. Ja. An einem Tag, also. Wir hatten ja das Vergnügen schon mal miteinander. Wenn ich mich recht erinnere, bist du Zeitungsausträger, ne? Genau. Das heißt, du wirst gleich zur Arbeit gehen, ne? Ich hoffe, dass ich gleich zur Arbeit gehe. Das heißt ja, das ist richtig, das wird Action für dich, ne? Das ist richtig. Die Zeitungen, die waren ja angeliefert und die kommen vom Schwarzwald. Mhm. Da wird es momentan gerade auch nicht viel besser sein. Ja. Es kann sein, dass ich noch ein paar Stunden warten muss, bis ich zum Dienst komme. Also, es kann eine harte Nacht werden. Ja, also das ist natürlich dann für einen Zeitungsausträger sehr beschwerlich, wenn das 20 cm... So hart hat es mich bisher noch nie drauf gewesen. Magst du denn an sich den Winter und den Schnee? Ja, früher, da war es eigentlich, da hatte ich eigentlich gern so Schnee, aber jetzt seit ich die Zeitungsgeschichte... Ist der Frühling doch schöner, ne? Schön, und wir hoffen jetzt mal gemeinsam, dass es bald warm wird und der Frühling kommt. Ja. Und ich wünsche, dass du nicht zu lange warten musst, jetzt bis du zur Arbeit gehst. Ja, das hoffe ich auch. Okay. Ja. Alles Gute, viel Spaß bei der Arbeit. Darf ich noch kurz einmal grüßen? Ja, okay. Ich möchte gerne das Volk an Heikern grüßen. Okay. Alles klar. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Dominik ist dran und der ist 23. Dominik. Dominik hat aufgelegt. Was ist los mit Dominik? Dann versuchen wir es ganz einfach mal mit Martina. Und Martina ist 62 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, Domian. Guten Morgen. Ich freue mich. Guten Morgen, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Ich hatte schon längere Zeit immer versucht, aber du bist ein vielgefragter Mann. Ja. Was ist dein Thema, Martina? Ja, mein Thema ist ein bisschen, ich will mal sagen, ich meine von mir, ich bin ein bisschen zu sexsüchtig noch für mein Alter. Zu sexsüchtig? Ja. Mit 62? Ja. Wie macht sich das denn bemerkbar? Ja, was Folgendes. Meine Situation ist im Moment so, mein Partner, wir waren über 40 Jahre zusammen, der ist im vergangenen Jahr gestorben. Nun ja, jetzt war ich alleine. Jetzt hatten wir schon über verschiedene Kontaktanzeigen versucht, meinen Partner, ich muss dabei sagen, der war 18 Jahre älter wie ich, ne? Um überhaupt mal Menschen auch zu treffen, die auch auf der gleichen Welle liegen. So. Wir schauen uns auch gerne, haben uns gerne Pornos angeguckt und haben auch, kannten eigentlich in der Liebe kein Tabu. Und ihr habt auch bis zum Schluss regen sexuellen Verkehr gehabt? Ja, wir haben unsere... 40 Jahre lang, das ist ja nun eine tolle Sache. Also Respekt. Das Und jetzt habe ich das Problem praktisch, also Problem will ich nicht sagen, aber ich kann an keinem Mann praktisch vorbeigehen, ohne... ohne ihm auf den Po zu gucken. Ja, sprechen wir es doch ganz offen aus. Auch sein. Nein, mir kommt das auch an auf das Wesen und auf, und auf die Zärtlichkeit. Aber du gehst an den Männern vorbei und denkst an Sex. Nein, ich habe auch schon mehrere Bekanntschaften jetzt gemacht. Ja. Und habe im Moment praktisch 3 Männer, wo ich auch sehr intim noch mit bin. Wie? Ich stelle mir vor, ich frage dich dazu jetzt mal, ich stelle mir vor, wenn man etwas älter wird, du bist jetzt 62, sagst du, dass es dann auch nicht so einfach ist, Männer oder Geschlechtspartner zu finden. Nee, ist auch nicht. Wie hast du denn jetzt die Männer, mit denen du intim mal verkehrst, gefunden? Ein ehemaliger Kollege von mir ist 11 Jahre jünger als ich. Wir haben uns mal auf so eine Betriebsfeier kennengelernt. Und haben seitdem auch, das ist jetzt so 3-4 Monate, jede Woche treffen wir uns einmal. Und machen schönen Sex mit mir. Ja, das geht auch über mehrere Stunden. Ja, das ist doch toll. Ja. Und drei, du hast gleich drei Männer. Ja, und dann habe ich noch einen, den besuche ich immer. Der ist wohl gebunden, aber nicht verheiratet. Ja. Und da fahre ich dann auch so einmal eine Woche oder mal 14 Tage hin, da bleibe ich dann so 3 Stunden und ich genieße das unheimlich. Ist doch wunderbar. Und, ja. Und der dritte, was ist mit dem dritten? Ja, den habe ich im Urlaub jetzt kennengelernt. Aha. Da war ich 2 Wochen auf Fuerteventura. Ja, und den besuchst du auch einmal in der Woche? Der ist auch schon 61, nee, der hat jetzt wohl mehrmals angerufen, der wohnt da unten. Ach so. Den habe ich jetzt praktisch nur in den 14 Tagen kennengelernt. Also ist es denn so, das macht mir irgendwie Angst. Warum? Ja, weil ich finde das toll, dass du in deinem Alter da noch so rege bist. Ja, weil ich mich aber gleich mit ihm praktisch nach 2-3 Tagen, als wir uns kennengelernt haben, eingelassen habe. Und dann habe ich so die Befürchtung, dass ich doch vielleicht nicht irgendwie ganz normal bin. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Wenn du danach Lust hast und dir der Sinn danach steht und du Spaß dran hast und du hast offensichtlich viel Spaß daran. Ja, ne? Und sie ist sicher. Warum nicht? Oh, sicher. Und dann, ich will mich jetzt nur sagen, muss man jetzt nicht falsch machen. Nein! Ich habe da, also ich möchte ja eine feste Beziehung wieder haben. Ja. Vor allen Dingen, wenn man älter wird, kann man ja nicht so von einer Blüte zur anderen flattern. Ne? So, man sagt ja dann immer, die Männer können sich mehr erlauben als Frauen. Nee, die Frauen sollen sich auch so viel erlauben, finde ich. Und ich kann da auch so mit niemandem drüber sprechen. Und Martina, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? War es für dich denn, ging das dir so einfach von der Hand? Dein Mann ist ein Jahr tot, sagst du, ne? Ja. Ein Jahr. Ja. Ihr wart 40 Jahre zusammen, was ja eine sehr lange Zeit ist, wo man sehr mit jemandem verwächst auch. War das dann für dich einfach, so relativ kurz nach dem Tod? Dann Nein, doch gleich? Ich will mal so sagen, die letzten 3 Jahre war er nicht mehr so aktiv, wie er hätte gerne gemocht. Ne? Also, ach so. Also warst du fast ein bisschen ausgehungert danach? Er hatte keine Erektion mehr. Ja. Und dann war er aber so auf mich auch fixiert. Mhm. Er hat mir mit allen möglichen Mitteln, wollte er mir meine Befriedigung verschaffen. Ich meinte es auch mehr so in der Richtung, dass du hast also kein schlechtes Gewissen gehabt, dass du dann mit jemand anderem Nein. Er würde mir das auch nicht übel nehmen. Nein, also er war immer darauf bedacht, dass ich meine Lust erleben kann. Würdest du denn, wenn sich jetzt die Gelegenheit ergeben würde, dich auch nochmal so auf so eine richtig feste Beziehung oder vielleicht sogar eine Heirat einlassen? Würde ich auch. Würdest du auch? Das würde ich auf alle Fälle. Aber solange da der Traumprinz nicht kommt, denkst du dir, warum nicht viel Sex haben? Ja. Ne? Also meinst du, dass er nicht so sehr verwerflich? Nein! Mädchen, genieß es. Ja, das tue ich. Martina, ich finde das klasse. Ja. Mir gefällt das gut. Stehst du dann auch auf eher, wie jung sollten sie denn sein, die Männer? Also der eine, den ich immer schon mal besuche, ist 57. Ja. Und da, wo ich, sagen wir mal, jetzt eine feste, so eine lockere Beziehung so habe, der ist 51. Also viel jünger sollte es auch nicht sein. Und die finden halt auch alle, also die finden mich, also sagen immer, ich sehe jünger aus und ich sehe so temperamentvoll. Und Martina, guckst du denn alleine auch noch ab und zu Pornos? Nein. Das nicht? Nein, das mache ich nicht. Warum nicht? Ja, das ist langweilig. Da sind die Männer schon interessanter, ne? Ich schaue mir wohl schon mal so im Fernsehen die erotischen Filme an. Ja. Also die finde ich sehr schön, auch geschmackvoll. Ich sehe mir auch nicht gerne einen Porno an, der keine Handlung hat. Mhm. Wenn, dann muss da auch schon ein bisschen Hintergrund sein. Und die sind sehr schwer zu finden, ne? Ja, diese Pornos. Sind wirklich schwer zu finden. Warst du denn schon immer so auch in Jugendjahren oder als du so, weiß ich, 30, 40, warst auch sehr, sehr sexuell, sehr aktiv? Ja. Dann liegt es dir im Blut. Mein Mann ja kennengelernt, da war ich so 15, 16. Aha. Und mit 17, also mit 18 haben wir geheiratet, dann wurde auch unser erstes Kind geboren. Aha. Ich hatte dann später noch mal eine Geburt, aber das Kind ist leider gestorben. Was sagt, wie alt ist denn dein Kind jetzt? Oh, mein Kind ist 44. 44, weiß das Kind? Mein Sohn. Dass die Mutti gern mal Rambazamba macht? Ja, die kennen mich auch. Und die finden das auch okay. Meinen Sohn und auch meine Schwiegertochter, die sagen immer, genieß dein Leben, solange du noch kannst. Ich finde, du hast eine tolle Schwiegertochter und einen tollen Sohn. Ja, ich auch. Also Martina, ran an die Männer und ran an die Jungs. Solange die Chose läuft, genieß es, nimm mit, was du kriegen kannst. Ich finde das klasse. Ich werde es versuchen, und ich aber doch im geziemenden Maße. Natürlich. Und ich wünsche dir, das wäre natürlich das Allerschönste, vielleicht doch auch jetzt bald noch eine große Liebe, eine neue. Ja, die Liebe habe ich schon gefunden. Ich kann den nur nicht heiraten, weil der Mensch verheiratet ist. Also das sind dann zusätzliche Schwierigkeiten. Also das ist eine Schwierigkeit. Den würde ich schon wirklich, also... Also was den Sex angeht, macht dir kein schlechtes Gewissen. Du hast hier meinen Segen. Ja, ich finde, deswegen habe ich auch mal den Mut gehabt anzurufen, find ich gut, weil ich deine Sendung oft schon jetzt gesehen ja habe. Und ich finde, du bist so ein beruhigender Mensch. Du gehst so auf die Leute ein. Ist egal, welches Problem man an dich ranträgt. Ne? Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke auch für das Gespräch und wünsche dir viel Spaß und alles Gute. Ja, danke schön. Martina. Wiederhören. Tschüss, wiederhören. 1.31 Uhr auf die Sekunde und jetzt gibt's eine kleine Musikpause. Die Sekunde 1.32 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen und hier ist Domian. Und heute Abend, heute Nacht unterhalten wir uns über alles, was ihr wollt. Ihr könnt hier einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0130 29 11. Nächster Anrufer. Oskar, 30 Jahre. Ja, hallo. Aus dem Saarland? Nein, aus Essen. Aus Essen, da gibt es ja auch Oskars. Ja. Ja, Oskar. Mein Thema ist Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Aha. Und zwar, ich bin geboren in Oberschlesien, bin Deutscher. Mein Vater hat als kleines Kind Polnisch lernen müssen. Bei mir war das leider etwas umgekehrt. Wegen meinem deutschen Namen war ich praktisch auch ja nicht so besonders gut in Polen behandelt. Also du warst Ausländer in Polen und bist da diskriminiert worden. Richtig. Als Deutscher. Als Deutscher. Dann bin ich ja vor zwölf Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Habe ja natürlich alle deutsche Papiere sofort bekommen. So, folgendes. In Polen war ich praktisch der Deutsche. Und hier bist du der Pole. Und hier bin ich der Pole. Heute ist mir wirklich was fantastisch, was passiert im negativen Sinne. Da ich ja 105 Kilo wiege, habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen Fitness zu machen. Ja, gute Idee. Gestern war ich, mein guter Bekannter von mir, ein guter Freund, meine ich praktisch nicht im geschlechtlichen Sinne, sondern als Freund, der macht schon seit ein paar Jährchen Bodybuilding und hat ein Geschäft, ein Imbiss. Eine Stammkundin sagte, ja, komm, fahren Sie mal zu einem schönen Fitnessstudio. Das haben Sie gestern auch ja getan. Heute wollten Sie mal den Fitnessvertrag mal unterschreiben. Ja. Kam der Chef und meint, ja, Ausländer möchte er nicht haben in seinem Fitnessstudio. Weil es das seine Geschäftspolitik. Wie kam er denn auf die Idee, dass du ein Ausländer bist? Aufgrund des... Aufgrund, wie man das hört, leider, ich habe ja noch Akzent. Dass die Sprache noch nicht so ganz akzentfrei ist. Deshalb. Die Sprache ist ja nicht akzentfrei. Und hast du denn einen deutschen Nachnamen oder einen auch polnisch klingenden Nachnamen? Nein, ich kann ja sagen, mein Name ist Selkel. Also ein durchaus deutsch klingender Name, ne? Ja, und Großteil der Familie lebt im Raum Köln-Aachen. So, jetzt hat dieser Depp in dem Bodybuilding-Studio das so zu dir gesagt. Wie hast du darauf reagiert? Bitte? Wie hast du darauf reagiert? Das ist ja unmöglich, wenn der das so sagt. Ich habe mir das ruhig angehört, weil sie waren dazu zweit. Mein sehr guter Freund ist auch wie ich, wir sind beide selbstständig. Mhm. Der hat auch einen Imbiss und eine Pizzeria. Mhm. Was hast du ihm geantwortet? Hast du denn deinen deutschen Pass hingelegt und hast gesagt, hier Junge? Oder nein, obwohl mein guter Bekannter kommt ursprünglich aus Afghanistan, also seine Haut ist ja ein bisschen dunkler, schwarze Haare. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Dann hat es interessiert, wie ich mal Deutsch spreche. Mhm. Ja. Meine Frage nochmal, was hast du ihm geantwortet? Ich war sprachlos. Ich war einfach sprachlos. Und das heißt, du bist jetzt nicht Mitglied in diesem Krafttrainingstudio? Nein, bin ich nicht. Also ich würde auch ja gar nicht jetzt sein. Hallo? Nun ist er weg. Oskar? Hallo? Nun ist er weg. Oskar? Nee, Gordon? Gordon? Ja, richtig. Gordon, 27. Richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hattest vorhin diese junge, ich glaube, türkische Lady dran. Ja, Bergen. Über dieses schreckliche Verbrechen da mit dem Mädel gesprochen hat. Ja. Und was mich so ein bisschen immer irritiert, ist, dass dann einige Leute schreien, dass die Strafen höher werden müssten. Mhm. Wobei ich mir dann denke, als Täter zum Beispiel, wenn du so ein Verbrechen begehst und dann, das ist ja ein Triebtäter, das ist ja keiner, der eine Bank ausraubt oder so, sondern der hat hier irgendwelche Störungen. Und du dann im Hinterkopf nach der Tat hast, dass dich irgendeine Riesenstrafe erwartet, dass du dann erst recht hingehst und den Zeugen den dann einfach umbringst. Wie die Zeugen? Welchen Zeugen? Ja, wenn du jetzt so ein Kind vergewaltigst, einfach mal nur vergewaltigst. Mhm. Und dann, nachdem, weil es ja eine Triebtat ist, hingehst und sagst, oh mein Gott, ich habe die jetzt vergewaltigt, aber dafür komme ich jetzt so und so viele Jahre in den Knast. Also wenn die Strafen geringer wären, würden die Kinder mit dem Leben davon kommen. Das hatte ich für eine sehr gewagte Überlegung. Ja, ich kann mir zumindest, ich weiß nicht, wenn man jetzt wirklich hingeht und sagt, eine Todesstrafe für so einen Menschen, ob das unbedingt dann die abschreckende Maßnahme ist. Bestimmt nicht. Oder ob man dann nicht eher hingeht und den Leuten gerade noch einen Grund dazu gibt, diese Kinder dann auch noch umzubringen. Ja, aber die Lösung ist ja nicht gerade bei solchen schlimmen Taten, dass man die auch noch milde davonkommen lässt. Das kann man ja nicht an das Problem nicht angehen. Die sollen irgendwie in Sicherheitsverwahrung oder sonst was. Das ist schon klar. Nur weiß ich nicht, ob dann unbedingt so krasse Dinger, die dann bei so einem schweren, es ist ein schweres Verbrechen, das will ich gar nicht abstreiten. Was meinst du denn, wie man jetzt, hoffen wir sehr, dass dieser Täter bald gefunden wird und wenn er überführt wird und... der gehört in die Klapsmühle. Wenn das wirklich einer ist, der ein Triebtäter ist oder... Bist du auch dafür, dass er lebenslang dann hinterschlossen wird? Richtig. Das in jedem Fall. Also die darf man nicht nach 3 Jahren wieder rauslassen, weil... Aber dann haben wir es ja schon. Diese Strafe ist ja nun auch sehr drastisch. Und deiner Logik nach könnte das jemanden ja auch wiederum dazu verleiten, dann das Opfer umzubringen. Ich halte das auch für nicht begründet, diesen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass der Täter, ein solcher Triebtäter, so logisch überlegt und denkt, ich vergewaltige jetzt das Kind, aber ich töte es nicht, weil dann meine Strafe vielleicht zu hoch wird. Das glaube ich nicht. Ich denke ja mal, dass so eine Vergewaltigung von so einem Kind oder Missbrauch ja nicht mit logischem Denken zusammenhängt, sondern dass derjenige einfach im Moment einen Trieb auslebt. Mhm. Und wenn das Ganze vorüber ist, dass er sich sagt, oh mein Gott, was habe ich gerade eigentlich gemacht? Und sagt, dann, oh verdammt, das ist ja jetzt ein Zeuge, der mich furchtbar belasten kann. Und dann hingeht und dann das Recht wieder einen Knockout kriegt und sagt, jetzt muss ich die beseitigen. Mhm. Okay, dennoch, also du bist nicht für die Todesstrafe, aber du bist auch für harte Maßnahmen, wenn jemand überführt wird. Also im Knast haben die nichts verloren. Mhm. Ich glaube, das wäre eine Belastung auch noch für die Leute, die im Knast sind. Ja, die haben auch kein gutes Leben in dem Knast. Leute gehören irgendwie in die Psychiatrie und gehören da auch so schnell nicht mehr raus. Denn nach 4 Jahren oder so, selbst wenn die in der Psychiatrie sind, glaube ich kaum, dass irgendein Triebtäter oder einer, der wirklich so krank in der Birne ist, dass das dann weg ist. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Gordon. Okay. Wiederhören. Tschüss. Ciao. Susanne ist 42. Ja, und hallo Domian. Jetzt am Telefon, hallo. Hier ist Susanne und ich wollte gern mit dir über das Thema Liebeskummer sprechen. Ach, was für ein ausgefallenes Thema. Da habe ich viele, viele Monate nicht drüber gesprochen hier. Ehrlich nicht? Nein. Ja, es geht dabei. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Um meinen Sohn. Der ist jetzt 17, hat jetzt seine Lehre angefangen vom halben Jahr. und hat damals in der Schule halt ein Mädchen kennengelernt und an der hängt er immer noch. Mhm. Und sie ist jetzt weggezogen aus unserem Ort, sie hat vorher bei uns gewohnt und die haben sich jetzt also über ein halbes Jahr schon nicht mehr gesehen. Ein halbes Jahr nicht gesehen? Ja. Und er leidet? Ja, immer noch. Schreiben die beiden sich? Bitte? Schreiben die beiden sich? Nein, auch nicht. Telefonieren sie? Auch nicht in letzter Zeit. Also er hat sie jetzt erst wieder getroffen, vor einer Woche. Mhm. Und seitdem ist er halt wieder hin und weg. Mhm. Er hat zwar immer gegen angekämpft, er wollte es nicht mehr und er, ich muss sagen, er ist auch wirklich niedlich. Also, ja, jede Mutter sagt das, ne? Natürlich, ja. Aber es ist so. Jede Mutter hat den tollsten Sohn der Welt. Ja, ne? So sieht's aus. Aber genau. Das ist in deinem Fall natürlich auch so und das will ich dann auch glauben. Ja. Wieso, was ich nicht verstehe, wenn die sich dann, wenn die verliebt waren ineinander, wie weit war es denn damals überhaupt miteinander gelaufen, wie nah? Ja, ich glaube, also sexuell war da noch nichts, ne? Händchen ja. halten, Küsschen mal. Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber halt noch nicht bis zum Letzten, ne? Wie viele Kilometer wohnen sie auseinander? Jetzt ungefähr 25. Ja, das ist ja nicht viel. Nee. Wie, und dann haben die ein halbes Jahr keinen Kontakt miteinander gehabt? Nee, gar nicht. Warum nicht? Warum? Ja, ich glaube, er wollte es auch nicht mehr so, weil er halt gelitten hatte, so sehr gelitten hat. Warum hat er denn gelitten? Ja, weil das war seine erste große Liebe und er wollte mit ihr zusammenbleiben. Ja, und sie war halt 15 und es war noch nicht so das Wahre für sie, ne? Sie wollte das gar nicht richtig? Nein, nein. Ach so. Vielleicht hat er auch schon mehr gefordert von ihr, ich weiß es ja nicht. Mhm. Sie war vielleicht noch nicht bereit dazu. Mhm. Jetzt hat er sie wieder gesehen und jetzt ist er wieder Feuer und Flamme. Ja, genau. Das Problem war jetzt, dass er mit seinem besten Freund dorthin gefahren ist. Mhm. Wohin gefahren? Ja, zu ihr. Ach, sie besuchen? Die haben sich verabredet, ja. Und er ist mit ihm dahin gefahren, ja. Und das ist halt ein totaler Draufgänger. Mhm. Der ist auch schon wieder ein Jahr älter. Und ja, er macht halt die Mädchen, er legt sie halt immer nur flach, ne, der andere. Und jetzt ist der andere verliebt in das Mädchen, oder wie? Ja, auch. Auch. Mhm. Ja, und das ist jetzt das Problem. Sie ist jetzt wieder mit meinem Sohn zusammen. Und jetzt ist dieses Hickhack, der beste Freund, du verstehst das, ne? Ja. Dass er möchte ihm nicht wehtun und er will sie aber haben. Wie, ja, verstehe ich ja nicht. Dein Sohn ist mit dem Mädchen zusammen jetzt? Ja, ist jetzt wieder zusammen mit ihm. Und wer nimmt jetzt auf wen Rücksicht? Und, ja, er jetzt auf seinen Freund. Weil der Freund sie auch haben will, oder was? Ja, ganz genau. Ach so. Warum nimmt er auf den Rücksicht? Wie doof. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Mensch, mach den Jungen richtig motiviert, dass es sein Mädchen, wenn das dann jetzt in die Gänge kommt. Und ja. Da hat der Freund verdammt nochmal zurückzustecken. Ja, das ist so, aber... Weißt du, ich leide ja auch mit ihm. Ja, aber du musst ihn da wirklich anfeuern und Mut machen, dass er da nicht rücksichtsvoll mit dem Freund umzugehen hat, wenn die beiden sich jetzt nach so einer langen, komplizierten Phase da irgendwie jetzt wieder annähern und das Mädchen deinen Sohn auch will, dann ist das sein Terrain, dann hat er da gar nicht, der Freund da gar nicht reinzufunken. Ja, stimmt schon. Basta, kein Kommentar weiter, kein Kompromiss. Na, ich wollte jetzt eigentlich dich nur mal fragen, was ich da machen könnte, dass das jetzt... Ermutige ihn, dass er den Freund da rausschiebt, weil er da nichts zu suchen hat, der Freund. Und ermutige ihn, dass er weiter am Ball bleibt mit dem Mädchen. Dass sie ab und zu mal zu Besuch kommen darf, auch zu euch vielleicht. Ja, dass sowieso, sie telefonieren also, und sowas. 25 Kilometer ist ja nur keine Entfernung. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Sie können jederzeit zu uns kommen. Ne? Also wir sind eigentlich immer offen. Forciere du das? Das liegt ja in deiner Macht auch, dass da ein Vertrauensverhältnis ist und dass die beiden viel auch denn eben auch bei euch zusammen sein können. Ja, das geht auf alle Fälle. Lad sie gleich das nächste Wochenende ein. Das werde ich tun. Ne? Das ist eine gute Sache. Also, okay, schönen Gruß an den Bengel. Mache ich. Ne? Und er soll jetzt wirklich am Ball bleiben. Ich danke dir. Ne? Alles Gute. Übrigens, deine Sendung ist super. Ich danke herzlich. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Marco dran. Hallo Marco. Hi Jürgen, grüß dich. Du bist wie alt? 24. Und dein Thema? Ja, ich möchte mit dir über die Toten Hosen sprechen. Über die Toten Hosen? Ja, die Band aus Düsseldorf und die Pseudomoral, die dir in den Tag legen, ja? Das heißt, du bist gar kein Fan von denen? Ja, teils, teils. Du unterstellst denen, das sind Geldsäcke? Und die machen, du unterstellst denen, das sind Geldsäcke? Fahrfache Plattenmillionäre mittlerweile? Und die lassen den großen Moralapostel raushängen? Ach, so groß ist es nicht. Es hat eine Vorgeschichte. Also, ich war in Ahaus bei der Demo. Ja. Mit einem Klassentransport und die haben da auch gespielt. Gute Promotion für die Jungs, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin das auf jeden Fall, sag ich mal, ziemlich daneben, dass sie ankommen und sagen, naja, wir machen das da aus Solidarität mit den Demonstranten und das in Wirklichkeit nur nutzen, um den Namen ins Gespräch zu bringen, weißt du? In allen Nachrichten waren sie zu sehen. Ja, natürlich. Mhm. Was für ein Ding. Und ich finde das auch ziemlich unmöglich, also ich habe so den Eindruck, als wenn sie sich haben kaufen lassen, weißt du? Mhm. Von wem? Ja, ich denke mal, von der Polizei zum Beispiel. Von der Polizei? Ja, das klingt ziemlich ungewöhnlich, aber ich denke mal, die haben es auf jeden Fall so eingefädelt. Die haben sich gedacht, naja, bevor da irgendwelche Krawalle passieren oder so, versuchen wir es ein bisschen mit Ablenkung, weißt du? Ach so. Vielleicht aber auch von den jeweiligen Initiativen, dass die gesagt haben, hier kommt mal vorbei. Zum Beispiel. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich dumm, sich da hinzustellen, zu sagen, naja, wir machen das jetzt aus Solidarität. Mhm. Und naja, Hauptsache unser Name bleibt im Gespräch oder so. Also dir wäre lieber gewesen, wenn die halt da nicht aufgetaucht wären. Also sag mal so, wenn ich sie sehen möchte, dann kaufe ich mir eine Karte und gehe aufs Konzert. Mhm. Bist du denn generell Hosen-Fan? Ja, teils. Also ich bin nicht abgeneigt. Mhm. Aber dieser Auftritt jetzt in Ahaus hat dich mehr auf Distanz gebracht zu der Band. Finde ich eigentlich schon. Das war ziemlich heuchlerisch, fand ich. Mhm. Ja. Das ist oft so, wenn Popstars oder irgendwelche Promis sich an solchen Dingen beteiligen, ne? Dann gibt es natürlich schnell immer den Vorwurf, die machen das nur aus PR-Gründen. Ja. Manche meinen es aber auch ernst, ne? Das ist natürlich immer sehr schwierig, dann auseinanderzuhalten. Ja, das ist schon recht. Also man kann natürlich alles jetzt so einen Kamm scheren. Mhm. Aber ich sag mal, in dem Fall, ich war selbst dabei und ich fand das ziemlich, ziemlich dumm, ganz ehrlich. Was haben die denn da? Haben die auch ein bisschen irgendwie was gesagt oder haben die nur Musik gemacht? Nee, also ich bin da gar nicht hingegangen, weil ich bin, wie gesagt, da hingefahren, um zu demonstrieren und nicht um auf ein Konzert zu gehen. Das war mir noch zu dumm, ne? Also ich habe den weiten Weg gemacht halt hier aus dem Sauerland. Und wenn ich die Jungs sehen will, dann kaufe ich mal eine Karte und gehe aufs Konzert. Was ist denn genau da passiert? Haben die eine Rede gehalten oder was haben die gemacht? Ich weiß es nicht, ich war nicht auf dem Konzert. Also wie gesagt, es ist ein Handzettel rumgereicht worden. Ach, du warst gar nicht richtig, ich habe verstanden, du hättest die auch gesehen da. Ich bin da hingefahren, um zu demonstrieren. Mhm. Also dein Statement, letztendlich Popstars, haltet euch raus aus solchen Sachen. Ja, oder sie meint es halt ehrlich und aufrichtig, aber nicht aus PR-Zwecken. Das finde ich ziemlich so. Auf was? Auf die Ärztin? Nein, aus PR-Zwecken meine ich. Gut, aber ich will es auseinanderhalten, ne? Ja, die werden, wenn die jetzt hier am Telefon wären, würden die sagen, natürlich meinen wir es, meinen wir das aufrichtig. Hm. Ja, trotzdem, es ist nicht alles Gold, was glänzt, das weißt du selber. Ein wunderbarer Satz. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, meint Marco aus dem Saarland. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss, Marco. Was wir alles lernen, ne? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es war das Sauerland, wo er herkam? Ich glaube, das Sauerland. Egal. Anna, 27. Hallo? Hallo, Anna. Wo bist du? Ganz plötzlich dann doch hier. Auf den Malediven? Nein. Hört sich doch ein bisschen seltsam an. Das klingt so weit weg und ja, hinten... Das kann mein Telefon sein. Rauscht das Meer und ich höre die Fischer fischen. Naja, es geht so. Gut. Dein Thema? Mein Thema, Bulimie und Magersucht. Ach, aber kein schönes Thema, ne? Gar kein schönes Thema. Mhm. Für mich wahrscheinlich am wenigsten. Ich habe das auch noch nie irgendjemand erzählt. Täusche also seit fast 10 Jahren meine komplette Umwelt, meine Ärzte, meine Familie, komplett jeden. Du hast noch nie mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Warum? Und wie kommt es, dass du jetzt hier bei mir anrufst? Ich probiere es bei dir. Ich gucke deine Sendung also bestimmt schon seit 2 Jahren wirklich fast jeden Abend. Mhm. Und probiere es auf. So, ich würde mal sagen, seit einem halben, dreiviertel Jahr. Hm. Weiß nicht, ich denke mir so, in der Anonymität ist es vielleicht nicht so verkehrt, mal darüber zu reden. Beschreib doch mal, wie fortgeschritten deine Krankheit, du bist magersüchtig und bulimisch. Mhm. Bulimisch heißt, für die Leute, die das nicht wissen, dass du manchmal ganz viel isst und dieses wieder erbrichst. Richtig. Dann. Und dabei zudem auch noch sehr mager bist und generell sehr wenig isst. Richtig. Wie viel wiegst du? Im Moment. Hm? 38. 38. Bei welcher Körpergröße? 1,65. Und wie oft am Tag kommt es vor, dass du dich erbrichst und dass du ganz viel isst? An Tagen, wenn ich komplett zu Hause bin, wenn ich also nicht weggehe, bis zu 4-5 Mal. Wie groß kann man sich die Menge vorstellen, die du dann in dich hineinstopfst? Also ich bin auch niemand, der dann unbedingt jetzt Hochkalorisches in sich reinstopft, sondern das ist im Prinzip gar nicht so viel. Eine normale Mahlzeit, ein bisschen mehr als eine normale Mahlzeit. Trinke halt furchtbar viel dazu, damit das recht flüssig ist. Genau. Dann kommt das halt auch besser wieder raus. Und kannst du denn nach all den Jahren überhaupt noch so erbrechen, mit dem Finger in den Hals stecken oder wie machst du das? Das ist phasenweise. Mal geht's fast von allein und dann kommen so 1-2 Wochen, wo ich mich also wirklich abquäle. Du hängst vor dem Klo? Richtig. Ekel mich vor mir selbst. Mhm. Und steckst dir fast den halben Arm in den... So ungefähr. Mhm. Ganz doof gesagt, ja. Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann erbrochen hast, was ja dann, wie du gerade selbst gesagt hast, eine sehr anstrengende Prozedur manchmal ist? Dann habe ich erstmal körperlich furchtbar am Kreislauf. Dann machst du erstmal das Klo sauber wahrscheinlich? Richtig. Mhm. Richtig. Dann gehe ich normalerweise die Küche erstmal aufräumen, weil ich halt nach dem Essen erstmal alles nur hinstelle. Mhm. Halt den Teller und den Topf, je nachdem, was es halt ist. Mhm. gehe dann in die Küche, mache meine Küche in Ordnung, koche mir ein bisschen Tee oder irgendwas, setze mich auf die Couch. Und dann rauche ich eine Zigarette und dann dauert das so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann fangen die Gedanken langsam wieder an, was könnte ich denn jetzt essen. Ist es danach irgendwo auch nach einer gewissen Zeit so ein Gefühl der Entspannung? Und ja, sicher. Ich fühle mich wohl. Wenn der Bauch leer ist, fühle ich mich wohl. Und immer wenn der Bauch voll ist, ist das ganz unangenehm für dich? Ja. Im Prinzip kannst du nur trinken, guten Gewissens. Auch nicht. Auch nicht. Wobei das mich nicht stört, weil das halt Kalorien wären, wovon ich zunehmen würde, sondern einfach, weil ich dieses, inzwischen halt dieses Gefühl, einen vollen Bauch zu haben, als furchtbar unangenehm empfinde. Wenn du das so oft am Tag manchmal machst, das geht dann ja auch ins Geld, ne? Wenn du immer eine ganze Mahlzeit isst. Nee, wie gesagt, weil ich halt nicht jetzt Unmengen. Nicht Unmengen. Dann esse. Wie gesagt, ich esse dann im Prinzip, was weiß ich, dreimal warm, habe ein gutes Frühstück. Und abends noch ein bisschen was, nur wie gesagt, ja, es geht natürlich, geht uns Geld. Gibt es denn eine Mahlzeit, wo du gerade Stichwort Frühstück sagst, die du bei dir behältst? Das ist die ganz, ganz spät abends, bevor ich ins Bett gehe. Die erbrichst du nicht? Nee, weil ich fühle mich auch nicht wohl so dünn. Also ich gefalle mir auch nicht. Ich verhülle mich und stelle das also auch absolut gar nicht zur Schau. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, habe ich auch das Bedürfnis, was zu essen und bei mir zu behalten, weil ich einfach Angst habe, am nächsten Tag nicht mehr wach zu werden. Wenn man 10 Jahre das macht, ist das für den Körper eine unglaubliche Tortur, das weißt du. Absolut, ne? Absolut. Bist du anfällig auch für Krankheiten? Bist du oft krank? Ich bin inzwischen nicht mehr arbeitsfähig, bin in Rente. In Rente schon? Mit 27? Schon einige Jahre. Das heißt, du bist auch immer zu Hause? Zur Rente darf man ja was dazu verdienen und das mache ich halt schon. Ich gehe 3-mal die Woche, mal 4-mal die Woche. Nebenbei auf diesem 610 Mark. Und du bist verrentet worden wegen dieser Erkrankung? Ja, wie gesagt, wobei ich auch da die komplette Ärzte- und Gutachterschaft getäuscht habe. Das heißt, deine Ärzte und dein Arzt weiß gar nicht, dass du bulimisch veranlagt bist? Nee, ich habe auch eine Psychotherapie angefangen, habe die aber wieder abgebrochen, wobei ich mich da aber auch nicht offenbart habe. Das habe ich im Prinzip gemacht. Aber der Arzt oder der Therapeut, bei dem du warst, die müssen das doch wittern, wenn die dich allein schon sehen, wie dünn du bist. Nee, ich habe halt inzwischen durch diesen jahrelangen Raubbau mit meiner Gesundheit halt auch organische Schäden. Welcher Art? Sei die Galle, die Bauchspeicheldrüse, das ist halt sehr angegriffen. Und halt auch der Magen und der ganze Darmtrakt, weil dazu kommt, dass ich auch, das ist Katastrophe, absolut abführmittelabhängig bin. Das kommt oftmals dazu, ne? Ja. Damit fing es eigentlich an. Dass die Frauen, meistens sind es ja Frauen, die davon betroffen sind, auch nicht ertragen können, dass sie im Darm was haben. Nee, damit fing es auch an. Es fing an mit Abführmitteln im Prinzip, einfach, dass ich nicht gut auf Toilette gehen konnte. Wie überhaupt fing es denn damals an, vor 10 Jahren? War das eine Folge, hört man ja ab und zu, eine Folge einer Diät zum Beispiel? Nee, wie gesagt, es fing irgendwann an, dass ich Probleme hatte, zur Toilette zu gehen. Hab dann, sowas hat ja auch jeder zu Hause. Meine Eltern damals wohnte ich noch zu Hause. Hatten halt sowas auch zu Hause und damit habe ich angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, oh, man kann nicht nur auf Toilette gehen, sondern man nimmt dann auch ein paar Kilo ab. Wie schwer warst du früher, als du noch... Ich war gut pummelig. Ich hatte so 68 Kilo. Hat dir das was ausgemacht früher, dass du ein bisschen dicker warst? Ich habe auch vor dem Spiegel gestanden und habe gedacht, die dünnste bist du nicht, aber es war okay. Hat mich eigentlich nicht. Ja. Anna, warum hast du all die Jahre das niemandem erzählt? Weil ich mich schäme. Aber du erzählst das jetzt auch so selbstverständlich. Als würdest du mir erzählen, ich hab Zahnschmerzen manchmal und gehe zum Zahnarzt. Weil das für mich wahrscheinlich inzwischen auch so selbstverständlich ist. Ich habe absolut den Wunsch zuzunehmen und habe auch absolut den Wunsch da rauszukommen. Was mich wundert ist, pack's in keine Richtung. Diese Krankheit ist ja mittlerweile gesellschaftlich zumindest sehr bekannt. So, ich weiß noch, vor 10 oder 20 Jahren wusste kein Mensch davon. Ne, heute wird sehr viel darüber berichtet und erzählt. Hat dir das denn nicht so ein bisschen die Scham genommen, dass eben auch im Radio, im Fernsehen oft darüber gesprochen wird, dass du dann gesagt hast, okay, ich bin auch betroffen und ich gehe jetzt auch aus mir raus und wende mich an einen Therapeuten oder einen Arzt? Nein, gar nicht. Aber du richtest dich ja gezielt, das ist ja klar, ne, zugrunde. Wenn du so natürlich, weitermachst, wirst absolut. Du nicht mehr lange leben. Richtig. Willst du denn leben? Ja. Ganz eindeutig. Absolut. Ich will zunehmen, ich will leben, ich will essen, ich will so leben wie jeder andere in meinem Alter, ich will arbeiten gehen. Aber was ist dann so schlimm daran? Was ist dann so schlimm daran, Anna, dass du dann diesen Schritt nicht wagst, über die Tabuzone zu springen und dich einem Menschen anzuvertrauen, über mich jetzt hinaus? Also Nein, wirklich dann? Keine Ahnung. Weil die einzige Rettung, die es für dich gibt, ist, dass du zu einem Therapeuten gehst, der sich mit so etwas gut auskennt. Du das alleine wirst das ja nie schaffen. Nee, weiß ich. Das weiß ich. Ich hab ja auch, ich stehe jeden Morgen auf und denke heute nicht. Und vor jeder Mahlzeit, ich hole mir morgens ein Brötchen und esse das, weil ich auch Hunger habe. Ich habe dann auch Appetit. Das schmeckt mir dann auch. Ich setze mich auch nie hin, bewusst mit dem, jetzt stopfe ich mich voll und dann gehe ich zur Toilette. Gar nicht. Das hat sich absolut verselbstständigt. Ich gehe mal davon aus, dass du in all diesen Jahren auch keine für dich befriedigende Liebesbeziehung hattest. Anfangs doch, sehr lang sogar. Anfangs doch? Ja. Und das hast du aber da auch verheimlicht, den Mann. Ja. Aber jetzt bist du ganz alleine. Jetzt bin ich allein, ja. Ich kann im Moment auch mit einem Partner nicht. Ist klar. Weil ich wollte doch nicht, dass mich jemand anfasst. Also ich bin nicht gefalle. Was siehst du denn für dich für eine Perspektive, wenn du auf der einen Seite so klar sagst, ich will wieder zunehmen und will ein relativ normales Leben haben, und aber ich kann und traue mich nicht, mich jemandem anzuvertrauen. Wie siehst du denn deine Zukunft? Sehr trostlos. Für mich ist jeder Tag eigentlich trostlos irgendwo. Aber das muss doch nicht so sein, Anna. Es muss nicht so sein. Was meinst du, wie viele Frauen, hauptsächlich aber auch Männer, aber hauptsächlich Frauen, in dieser Art betroffen sind wie du? Und was meinst du, ne? Das weißt ja, du. Ja, klar, natürlich. Ne? Aber was meinst du, wie viele es auch geschafft haben, durch eine Selbsthilfegruppe, durch eine Therapie, eine Psychotherapie? Ich bin auch in der Psychotherapie. Ja gut, aber du sagst es ja nicht. Du musst es dann, das ist ja völlig sinnlos, da brauchst du auch nicht in die Psychotherapie. Nee, deshalb bin ich ja nicht mehr hingegangen. Ja. Ich habe mir aber vor jeder Sitzung vorgenommen, heute sage ich es und heute sage ich es. Und auch meine Therapeutin war furchtbar lieb und ich kam auch kurz mit der aus, aber ich pack's nicht über meinen Schaden zu springen. Ich glaube ganz sicher, du hast hier jetzt angerufen, das ist nur alles anonym, das ist mir völlig klar, dass das einfacher ist. Aber das ist der erste Schritt. Ermesse mal, du hast jetzt nach 10 Jahren zum allerersten Mal in deinem Leben mit einem Menschen über dieses Unglück, was dich da verfolgt, geredet. Sieh das mal als wirklich ersten kleinen Schritt an, raus aus der Anonymität. Vielleicht habe ich das halt gemacht. Vielleicht. Und der nächste Schritt wäre eben, und das ist der ganz große Schritt dann, dass du einen neuen Anlauf machst hin zu einer Therapie, zu einer Psychotherapie. Denk mir dann, irgendwo verletze ich die Leute in meinem Umfeld dann noch viel mehr, dass ich einfach, wenn die merken, wie lange ich sie belogen habe. Da würde ich mir jetzt gar keinen Kopf machen. Weißt du, jetzt bist du wichtig, Anna. Du bist jetzt wichtig, dass du aus der Scheiße rauskommst. Und das schaffst du eben nur mit Hilfe eines Fachmannes oder mit einer Fachfrau. Nur darum geht es. Ich würde mir gar keinen Kopf jetzt machen um mein Umfeld. Das kriegst du schon irgendwie alles geregelt. Vor allen Dingen habe ich so Angst, meine Mutter zu enttäuschen. Du musst es ihr ja auch gar nicht erst mal sagen. Du musst es der Therapeutin sagen, dem Therapeuten. Das ist wichtig. Und dann wird sich alles auf Dauer finden. Du musst ja jetzt nicht auf einmal den großen Schlag da machen. Die kleine Schlag. Aber zwangsläufig erfährt es dann mein Umfeld irgendwann. Irgendwann, aber da würde ich mir jetzt gar keinen Kopf machen. Wichtig ist der nächste Schritt, den du unternehmen musst. Und den musst du von dir aus unternehmen. Du bist so jung noch, Mann. Was? Ich pack das nicht. Ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Ich kann's nicht. Anna, dann stirb. Und wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Unsinn. Oder ich packe... Völliger Quatsch. Es gibt noch viel, viel schlimmere Krankheiten. Natürlich, absolut, das weiß ich. Und die Menschen, es gibt überhaupt noch viel, viel schlimmeres Elend. Vor allen Dingen tue ich mir das hier ja selbst an. Anna, und die Menschen schaffen das auch unter Umständen. Viele schaffen ganz schwere Schicksale selbst zu überwinden. Dein Schicksal ist auch sehr schwer. Ich will das weiß Gott nicht runterspielen. Ich ahne, was du empfindest und was du mitgemacht hast. Nee, vor allen Dingen das Schlimme ist, dass man sich selbst antut. Man kann die Schuld noch nicht mal auf irgendjemand schieben. Aber es gibt für dich noch eine Chance und die musst du nutzen. Dafür ist das Leben viel zu wertvoll und vielleicht all die Träume, die du hast, die musst du doch auch sehen, was du noch alles vielleicht noch erleben kannst und verwirklichen kannst. Ja, noch eigentlich gern möchte. Anna, ja. Jetzt läuft unsere Musik, du hörst das, ne? Ja. Bitte lass dich noch mal kurz von uns anrufen und die Annette, das ist die Psychologin, die ruft dich noch mal an und du sprichst noch mal mit der ein paar Worte. Ja, gern. Ja, machen wir das so? Ja. Und bitte, bitte überleg es dir und gib dir einen richtigen Tritt in den Hintern. Wenn ich für Therapie anfange, rufe ich dich noch mal an. Das wäre sehr nett, würde ich mich sehr freuen, das zu erfahren. Alles Gute. Danke. Tschüss, Anna. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und unser Thema morgen Nacht heißt das Geschäft mit dem Sex. Und ich möchte gerne reden mit Huren, mit Callboys, mit Sexshop-Besitzern, mit Pornodarstellern und so weiter. 1 Uhr, Radio 1 Live, 1 Uhr, WDR Fernsehen. Bis morgen. Bye, bye.